mit rasiertem Kopf. Du steckst dich zurück, denn du hast keine Angst. Germans, Races, Jeans und Boots. Deutschland, Fahne, denn darauf bist du stolz. Man lacht über dich, weil du Arbeiter bist. Doch darauf bin ich stolz, ich hör nicht auf den Mist. Du bist Skinhead, du bist stolz. Du bist Skinhead, scheiße aus. Du bist Skinhead, du bist stolz. Du bist Skinhead. Wenn du zu Hause bist, du bist einer von ihnen, denn du bist nicht allein. Du bist tätowiert auf deiner Brust, denn du weißt, welcher Kult für dich der richtige ist. Die Leute schauen dich an mit Hass in den Augen, sie schimpfen dir nach und erzählen dich. Du bist Skinhead, du bist stolz, du bist Skinhead, scheiße raus. Du bist Skinhead, du bist stolz. Von vielen mit rasiertem Kopf. Du steckst dich zurück, denn du hast keine Angst. Germans, Races, Jeans und Boots. Deutschland, Fahne, denn darauf bist du stolz. Man lacht über dich, weil du Arbeiter bist. Doch darauf bin ich stolz. Ich hör nicht auf den Mist. Du bist Skelett.